Sie sind alle wahrscheinlich das erste Mal im öffentlichen Recht. Wir hatten wahrscheinlich heute die ersten Vorlesungen gehabt haben und so nicht ein bisschen wirtschaftlich zu bilden. Dabei will ich Ihnen behilflich sein. Wir werden ein Semester öffentliches Recht gemeinsam, ich hoffe gemeinsam, absolvieren. Sie werden hoffentlich viele Dinge hier lernen, viele Dinge, die Sie im späteren Berufsleben bei der Fortführung Ihres Studiums, den Master haben und vielleicht auch für die Klausur. Vielleicht gleich am Anfang etwas dazu. Viele Dinge, die Sie in Ihrem Studium absolvieren werden, sind natürlich klausurbezogen, aber eben nicht nur. Ich möchte Sie ermutigen, nicht nur für die Klausur zu lernen, natürlich dafür auch, sondern vielleicht auch aus der Veranstaltung, so am Montagabend, ein bisschen was für die Allgemeinbildung mitzunehmen, für das allgemeine Verständnis des Rechts, der Rechtsordnung. Vielleicht werden Sie neugierig, sich auch vertieft mit öffentlich-rechtlichen Fragen zu befassen. Ich möchte Sie also ermutigen, hiermit in eine Reise, sich auf eine Reise zu begeben in die Denkmodelle des Juristen, vor allem des öffentlich-rechtlich denkenden Juristen. Ich möchte Sie einladen, vielleicht neugierig, sich auch vertieft mit anderen Rechtsmaterialien zu nähern, vielleicht auch Schwerpunkte zu setzen im Studium und später im Rechtsleben, vielleicht auch vertieft etwas mit Recht einzufangen. Am Montagabend ist es immer so, da ist doch die Sache etwas gelöster. Sie kommen aus dem Wochenende, haben vielleicht, sind noch frisch, sind noch nicht geschafft von der Woche, haben vielleicht noch nicht die eine oder andere langweiligere Vorlesung gehört, sondern sind noch mit voller Aufmerksamkeit dabei, sich Dinge zu widmen, die nach dem ersten Blick unbekannt erscheinen, die aber vielleicht noch ein bisschen Spaß machen. Ich würde es mir wünschen, wenn Sie hier bei der Stange bleiben, wenn Sie mit viel Aufmerksamkeit meinen Veranstaltungen folgen und vor allem, wenn Sie auch schon durch die Veranstaltung so viel mitnehmen, dass Sie späterhin mit verhältnismäßig geringem Aufwand auch die natürlich am Ende notwendigerweise stehende Klausur bestehen können. Wir werden, diese Frage kommt dann immer tausendfach, auch zum Ende der Veranstaltung im Januar, Anfang Februar 2014 dann natürlich Klausurvorbereitungen machen, damit Sie aus dem Stoff, aus den Dingen, die Sie hier als Basics besonders wichtig behalten sollen, die auch abgeprüft werden, das herausfinden, was ich sozusagen eingeschätzt habe, das essentiell ist für das Verständnis des öffentlichen Rechts. Sie werden merken, dass dieser Bereich, den mir die Fakultät zugewiesen hat, öffentliches Recht, in einer einzigen Veranstaltung innerhalb eines einzigen, auch noch des ersten Semesters, natürlich eine wahnsinnige Stofffülle bedeutet und wir deswegen Abschichtungen vornehmen müssen. Nicht alles, was ich auf 100.000 Folien präsentieren werde, und nicht alles das, was Sie auf 400, 500 Seiten Lehrbuch nachlesen. Und vor allem nicht alles, was Sie auf 1.326 Seiten dieses Gesetzestextes, den Sie sich alle kaufen, vielleicht steht, wissen müssen. Also, dass Sie nicht alles das, was wichtig ist, in Ihrem Kopf haben müssen, sondern nur die wichtigsten Sachen. Das ist mein Wunsch, dass Sie das Wichtige, aber diese Essentialen auch behalten. Vielleicht noch etwas gleich zu Beginn. Sie haben sich mir noch nicht vorgestellt, da will ich mal anfangen, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin an dieser Fakultät kein Professor, kein wissenschaftlicher Mitarbeiter, kein Assistent, sondern Lehrbeauftragter. Ich bin im Hauptberuf Anwalt, treibe also etwas Praktisches und habe für die Durchführung dieser Veranstaltung einen Lehrauftrag. Das heißt, ich bin Lehrbeauftragter an der Juristenfakultät und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und habe mit Ihnen das öffentliche Recht zu exerzieren. Wenn Sie also mit mir Kontakt aufnehmen wollen, dann werden Sie vergeblich hier drüben in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nach einem Büro, nach einem Zimmer, nach einem Mitarbeiter suchen, sondern Sie können mich nur unter meiner hauptberuflichen Anschrift erreichen oder aber per E-Mail. Wenn Sie also Schmidt öffentliches Recht oder Dr. Schmidt öffentliches Recht eintippen, dann werden Sie lediglich einen Link auf den Seiten der Juristenfakultät finden. Und zwar darauf, dass ich Lehrbeauftragte bin. Ich habe deshalb hier einzelne Kontaktdaten mitgeteilt. Wenn Sie wirklich was ganz Wichtiges auf dem Herzen haben, können Sie mich natürlich erreichen. Entweder Sie tun das per E-Mail oder Sie rufen mich an. Wenn Sie mich anrufen, gibt es eine Sekretärin, nicht alles, was wichtig ist, wird gleich durchgestellt. Auch bei dem E-Mail-Verkehr will ich Sie bitten, sich auf das Notwendigste zu beschränken. Ich weiß, dass das wahrscheinlich vergeblich sein wird. Kurz vor der Prüfung bekomme ich 500 Mal dieselbe Frage gestellt. Was darf ich denn an den Gesetzestext reinschreiben? Kommt denn auch das und das dran? Versuchen Sie das zunächst erstmal durch Nachfrage bei einem Kommilitonen zu klären oder aber vielleicht aus dem Skript zu nehmen, das Ihnen zur Verfügung gestellt wird, das Sie downloaden können. Auch dazu vielleicht mal was. Also, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen, dann möglichst per E-Mail oder aber vor der Veranstaltung bzw. nach der Veranstaltung. Ich habe übrigens noch mehrere Vorlesungen, komme gerade auch aus einer anderen Vorlesung. Deshalb ist es manchmal so, dass ich rechtzeitig, also mit viel Zeit bis zum Beginn da sein werde und Sie können hier noch eine Pause vor der Vorlesung Fragen stellen. Manchmal gelingt mir das nicht. Dann müssen Sie auf Fragen und Rückfragen möglichst nach der Veranstaltung beschränken. Ja, hatten Sie heute schon Vorlesungen? Ja, das ist ganz gut. Dann wissen Sie ja, wie das im Wesentlichen läuft. Anders als in der Schule, am Gymnasium, müssen Sie verhältnismäßig selbstständig Ihren Stoff einteilen, Ihren Stoff planen, auch sich auf Vorlesungen vorzubereiten und vor allem auch die Klausuren. Das ist eine gewisse Herausforderung für viele. Manche merken erst kurz vor Semesterende im Februar, ach Mensch, ich müsste doch eigentlich mal für die Klausur lernen. Irgendwas habe ich doch am Anfang des Semesters missverstanden, irgendwas habe ich nicht verstanden. Ich möchte Ihnen die Empfehlung geben, da Sie so viele Prüfungsstoffe noch einmal bewältigen müssen am Ende des Semesters und dann mehrere Prüfungstermine, also täglich zwei Prüfungen, zu bewältigen sind, dass Sie sich möglichst zeitnah auch während der Veranstaltung schon ein bisschen mit dem Stoff auseinandersetzen, vielleicht auch die Dinge, die ich hier besprochen habe, nacharbeiten. Das ist meine Bitte an Sie, das ist sicherlich nicht von Nachteil, dann bleiben Sie auch im Stoff drin, dann ist es auch am Ende nicht zu großer Ballast, zu großer Aufwand und vor allem erleichtert das das Verständnis. Die Studenten und Kommilitonen in den vergangenen Semestern, die sich der Sache mit Verständnis gewidmet haben, also nicht nur auswendig gelernt haben oder nicht nur mal das Buch genommen haben oder nicht nur kurz vor der Veranstaltung oder kurz vor der Klausur dann eine Lerngruppe veranstaltet haben, sondern die das irgendwie begleitend immer mitverfolgen, auch kritisch zu den Folien und zu meinen Ausführungen Fragen gestellt haben, die sind auch verhältnismäßig gut durch die Klausur gekommen. Und die haben auch aus der Veranstaltung verhältnismäßig viel mitgenommen. Ich möchte Sie also ermutigen, mit Frische den Stoff immer zeitnah nachzuarbeiten. Was ist wichtig überhaupt für das ganze Studium? Ich muss mich auch erstmal wieder an die große Menge der Teilnehmer gewöhnen. Ach, jetzt keine. Wenn Sie sich wirtschaftswissenschaftlich bilden wollen und später im Leben mal Erfolg haben wollen, dann besteht ihre Bildung, die ich hier in diesem Kreis darstelle, nur zu einem geringen Teil. Das kann ich als Praktiker sagen. Nur aus einem geringen Teil, aus dem, was sie an der Universität lernen. Aber es ist ein wichtiger Teil. Vielleicht trennen wir mal das Wissen, das sie zum universitär gebildeten Menschen macht, in so drei Teile. Und da ist der erste Teil das, was sie hier lernen. Lehrbuch plus Vorlesung, all das theoretische Wissen. Wenn Sie später als Wirtschaftswissenschaftler arbeiten wollen, zunächst den Bachelor gemacht haben, dann den Master, sich irgendwo bewerben, Ihre Karriere planen, dann spielt ein ganz anderer, dann spielt auch eine ganz andere Teilbereich eine Rolle, das sind praktische Dinge. Wenn Sie mal Stellenausschreibungen lesen in der Zeitung, dann müssen Sie immer extrem jung sein, extrem gut gebildet, super Prüfungsnoten haben und über 200 Jahre Erfahrung verfügen. Verhandlungssicher in Englisch, schon 20 Jahre Auslandserfahrung, aber möglichst frisch Absolvent an der Universität sein. Ich übertreibe das, überspitze das. Aber Praktika, weil sie irgendwie Berührung haben mit wirtschaftswissenschaftlichen Tätigkeiten, Hilfskrafttätigkeiten bei Lehrstühlen, Praktika in Betrieben, Praktika bei Steuerberatern, vielleicht auch im heimischen Unternehmen, unternehmerisches Denken in einer vielleicht von Kommilitonen gegründeten Studentenfirma. Solche Dinge sind wichtig, die praktischen Kenntnisse auch schon während des Studiums verleihen, um das, was hier so theoretisch, so abstrakt irgendwie klingt, vielleicht auch zu verstehen. Mir selbst hat das unheimlich geholfen, dass ich die Dinge, die ich so hier gelernt habe, dann irgendwann auch mal praktisch erfahren habe. Bietet der Diensteanbieter die Anzeige der Rufnummer der Anrufenden an, so müssen Anrufende und Angerufene die Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige dauernd oder für jeden Anruf einzeln auf einfache Weise und unentgeltlich zu unterdrücken. Angerufene müssen die Möglichkeit haben, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummernanzeige durch den Anrufenden unterdrückt wurde, auf einfache Weise unentgeltlich abzuweisen. § 102 Telekommunikationsgesetz ist ein Bereich, den Sie verstehen. Weil das geht hier um Rufnummernunterdrückung. Ist der § 102 TKG. Aber Sie würden den nicht verstehen, wenn Sie noch nie ein Handy bedient haben. Sie würden nicht verstehen, was damit gemeint ist. Was ist denn jetzt der Dienstanbieter? Hast du den angerufen? Ja? Hab ich ihn angerufen? Wer ist denn jetzt Übermittler der Rufnummer? Ah, tolle Begriffe. Ich will deutlich machen, manchmal ist es hilfreich, wenn Sie zeitig auch das, was Sie hier theoretisch lernen, in den Lehrbüchern, die ich noch mal empfehlen werde, auch praktisch reflektieren. Natürlich können Sie als Saftschütze auch rechnen lernen. Aber mit Buchhaltung hat das nichts zu tun, ob da drei Bier am Tisch 11 und zweimal Cola Wodka am Tisch 14 bestellt wurden, sondern für Sie ist entscheidend, oder was anderes, was vielleicht jetzt getrunken wird, Red Bull. Irgendwas Süßes. Für Sie könnte es aber interessant sein, wenn Sie vielleicht mal bei einem Steuerberater in einem Buchhaltungsbüro oder aber bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet haben, dort ein Praktikum gemacht haben und plötzlich sich mit Zahlen auseinandersetzen müssen. dann sind plötzlich Buchungssätze für Sie irgendwas Verständliches und nicht nur so ein Ausdruck aus dem Kassenbuch. Versuchen Sie also möglichst, wenn Sie Nebentätigkeiten machen, die dort zu machen, wo das irgendwas auch für Ihr Studium bringt, wo Sie was lernen. Und wenn Sie später ins Marketing gehen wollen, dann eben in solchen Bereichen. Wenn Sie später irgendwas mit Zahlen machen wollen, dann eben in diesen Bereichen. Wenn Sie später in Bereichen arbeiten wollen, in denen es um Rechtstexte geht, auch dort gibt es Abteilungen und Unternehmen, in denen Sie Praktika oder auch Nebentätigkeiten machen können. Die brauchen auch Leute, die Ihnen zuarbeiten, Hilfestellungen machen. Wenn Sie also sich für Nebentätigkeiten entscheiden, dann bitte nicht Dinge, die lebensfremd sind. Ich predige das deshalb heute mal zum Anfang der Veranstaltung, weil ich es immer aus Anlass der Prüfungsbesprechungen nach absolvierter Klausur plötzlich kommen die Toninnen habe, die sagen, na, ich könnte mich so gut vorbereiten, ich muss noch arbeiten gehen. Wenn ich frage, wo arbeiten Sie denn? Im Spitz. Das ist wieder nicht schön. Aber der Kenntnisgewinn für das juristische Studium und die Vorbereitung auf die Karriere ist dort nicht ganz optimal. Sie werden dann Leute kennenlernen, Sie werden vielleicht auch Manager kennenlernen, aber Sie werden keine Manager werden. Sie werden dort vielleicht Leute im Berufsleben kennenlernen, aber Sie werden dort keine Kenntnisse erringen, die wichtig sind. Deswegen meine Bitte, meine Predigt, mein Wunsch, versuchen Sie, Ihre praktischen Kenntnisse dort zu holen, wo Sie auch irgendwas mit dem Studium zu tun haben. Versuchen Sie auch den Bereich, den Sie bearbeiten, den Sie hier theoretisch taugen müssen, der manchmal unverständlich ist, der manchmal langweilig sein wird, versuchen Sie, den Bereich irgendwie praktisch erfahrbar zu machen. Und das kann der heimische Steuerberater sein, das kann ein Marketingbüro sein. Leipzig bietet viele Unternehmen, Leipzig hat auch viele Möglichkeiten. Falls Sie in der Semesterpause, und wer es mir am liebsten, oder aber auch, wenn Sie es unbedingt müssen, auch während des Studiums irgendwas betreiben. Machen Sie was, wo Sie hier diese Verbindung herstellen können. Und das Nächste, was Sie zum richtigen Menschen macht, zu einem universitär gebildeten Menschen, zu einem universal gebildeten Menschen, ist Allgemeinbildung. Allgemeinbildung heißt, Sie sollen nicht nur theoretisches Wissen anhäufen und sich dann hinterher einbilden, ich habe jetzt studiert, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, was bin ich denn für ein toller Hecht, ich habe auch die Prüfungen gut bestanden, ich habe jetzt einen Abschluss in der Tasche. Nein, wenn Sie später Erfolg haben wollen, wenn Sie eine erfolgreiche Karriere bauen wollen, dann setzt das auch menschliche Bildung voraus, und zwar Allgemeinwissen vor allem. Umfassendes, sich auskennen in vielen Bereichen. Und deswegen beginnt auch das Studium, das wirtschaftswissenschaftliche Studium, mit der Zeitung. Sie müssen jetzt nicht die lesen. Die lese ich jetzt, weil die auch juristische, einen ganz guten juristischen Teil hat. Sie können auch was anderes lesen. Leipziger Volkszeitung zum Beispiel bildet auch umfassend. Aber versuchen Sie, sich Allgemeinbildung anzueignen. Gehen Sie ins Kino, gehen Sie vor allem auch ins Theater, gehen Sie ins Gewandhaus. Natürlich können Sie auch mal abtanzen gehen. Aber versuchen Sie natürlich daneben auch die kulturellen Möglichkeiten dieser Stadt zu nutzen. Ich kann Sie ermutigen, hier gibt es Museen. Und versuchen Sie auch ein bisschen mit Kunst auseinanderzusetzen. Das gehört zu einem umfassend gebildeten Menschen dazu. Und wenn wir hier in dieser Vorlesung uns mit der Kunstfreiheit beschäftigen werden, dann ist es ganz gut, wenn Sie irgendwie ein bisschen was davon gehört haben. Deswegen merken Sie, ein aus der Universität zu entlassener Wirtschaftswissenschaftler, später vielleicht entweder Bachelor oder später Master, der hat diese drei Voraussetzungen. Der hat gewisse praktische Kenntnisse, der hat ein gutes Fundament mit Lehrbuchwissen, theoretischem Wissen, der hat theoretische Fähigkeiten und Fertigkeiten Und aber er ist auch umfassend gebildet. Besuchen Sie auch mal andere Vorlesungen, andere Fakultäten. Schauen Sie sich an, was sonst noch auf der Welt vorhanden ist. Versuchen Sie, den engstirnigen Blick zu vermeiden, der leider immer zunehmender entstehen kann. Dadurch, dass die Verstraffung des Studienprogramms im Rahmen der Einführung des Bachelors natürlich dazu geführt hat, dass Sie eine Unmenge Stofffülle in kurzer Zeit bewältigen müssen. Da ist das öffentliche Recht auch so ein Beispiel. Entsteht manchmal der Eindruck, Mensch, man muss nur noch taugen, man muss nur noch für die Prüfung lernen, man hat nur noch seine Stoffbereiche. Ich möchte ermutigen, versuchen Sie auch noch die kulturellen Angebote dieser Stadt, dieser Universitätsstadt Leipzig zu nutzen. Und dann sind Sie auch der Idealtypus des erfolgreichen Absolventen dieser Universität. So viel zum Anfang, das ist im ersten Semester, in der ersten Stunde noch alles gut. Hinterher haben wir so viel Stoff zu behandeln, dass ich es möglicherweise vergesse, Ihnen zu sagen. Deshalb habe ich das einmal vorangestellt. Nun zu den sonstigen Materialien, die Sie brauchen. Es geht hier um Recht. Recht ist vor allem geschriebenes Recht. Sie haben alle schon durch Ihr Allgemeinwissen mitbekommen, dass es in Deutschland, vor allem in Deutschland, Gesetze gibt. Und dass nahezu in jeder Lebensbereich des Menschen irgendwo geregelt ist. In Gesetzen. Und diese Gesetze werden Sie nicht alle auswendig lernen müssen. Sie sollen aber Grundfertigkeiten erwerben, um sich vielleicht mal später in Ihrem Berufsleben oder sonst bei Konfrontationen in einem Lebenssachverhalt die entsprechenden Rechtsnormen zu erarbeiten und zu finden. Sie sollen mit Rechtsnormen, mit Dingen, die Sie vielleicht auch nicht sofort verstehen, zurechtkommen. Deshalb müssen wir an Gesetz arbeiten. Wir brauchen also Gesetzestexte. Und da gibt es eine für diese Veranstaltung recht gut aufbereitete Gesetzesammlung. Das andere, das lege ich mal ab. Das ist diese gelbe hier im, als NWB-Textausgabe. Wichtige Gesetze für Wirtschaftsverwaltung und die öffentliche Wirtschaft. Bis vor kurzem hießen die noch wichtige Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerbegesetze. Ich habe mir die Auflage 2013 noch nicht gekauft. Deswegen habe ich noch die 2012er. Wie es aktuell heißt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber hier muss draufstehen, herausgegeben von Rolf Stober. Und es muss um öffentliche Wirtschaft gehen. Also Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerbegesetze. Es müsste die 25. Auflage sein, wenn letztes Jahr die 24. Auflage herausgekommen ist. Es müsste also die 25. Auflage sein. Mit der 24. Auflage können Sie zur Not auch noch umgehen. Ich habe allerdings jetzt nicht kontrolliert, wo der sehr eifrige und umfassend tätige Gesetzgeber überall tätig geworden ist. Wenn Sie sicher gehen wollen, ich werde auch die aktuelle Auflage mir noch besorgen. Ich werde auch die Klausur anhand der aktuellen Auflage machen, würde ich Ihnen empfehlen. Besorgen Sie sich die aktuelle Auflage. Letztes Jahr hat das Buch 10,40 Euro gekostet. Versuchen Sie sich die 10,40 Euro bei Ihrer Oma zu borgen oder irgendwie anzufangen, einen Sponsorvertrag mit der Oma zu schließen, der beinhaltet schon mal dieses Gesetz. Es wäre schön, wenn Sie nächste Woche dieses Gesetz mitbringen könnten, alle. Ich werde nämlich einzelne Vorschriften mit Ihnen immer mal behandeln und dann werden Sie ein Gefühl bekommen, welche Vorschriften besonders wichtig sind und welche Vorschriften vielleicht weniger wichtig sind. Sie werden sich einzelne markieren können, Sie werden mit einzelnen Gesetzestexten auch intensiv arbeiten und dann ist es schön, wenn Sie das hier mit mir gemeinsam in der Veranstaltung tun können. Als ich diese Folie seinerzeit gemacht habe, waren diese Lehrbücher noch etwas in älterer Auflage und das ist in 4 Jahren vergangen. Deswegen müssen Sie diese 2007 und die Auflage wegstreichen. Ich habe das aktuell, ich stelle das Buch nicht jedes Mal wieder. Es gibt im Grunde drei Bücher aus insgesamt vielleicht 15, die ich zum Nacharbeiten empfehlen würde. Der Klassiker ist der erstgenannte Arndt Rudolf, Öffentliches Recht. Müsste jetzt eine Auflage aus 2012 sein und ist im Verlag Fahlen erschienen. Das ist der Klassiker, verhältnismäßig schmales Buch, lässt sich verhältnismäßig gut auch nacharbeiten, verhältnismäßig schnell lesen. Meine Präferenz hat allerdings der zweite, der ist natürlich erheblich teurer, fast doppelt so teuer, aber auch doppelt so umfangreich und ist richtig als Nachschlagewerk und zur Vertiefung geeignet. Es werden sich vielleicht bei Ihnen hier Fragen auftun, Mensch, das habe ich ganz verstanden, ich verstehe die Folie nicht. Ich verstehe nicht, was er in Tafelbild entwickelt hat, ich habe mir das nicht mehr so richtig gemerkt. Und dann ist es gut, wenn Sie diese Fragen, die sich Ihnen stellen, anhand eines Werks nacharbeiten können, das ein bisschen dicker ist. Gehen Sie hier drüben in die Universitätsbuchhandlung, dann gehen Sie nach vorne, oder gehen Sie, das ist hier im Nachbarhaus, das ist auch eine Buchhandlung vorne an der Ecke. Wir haben diese Bücher erfahrungsgemäß da. Und der Dennerbeck hat eine abgespeckte Version erarbeitet, Öffentliches Recht im Nebenfach. Ist ungefähr genauso dick wie der Arndt Rudolf. Ist aber eben nicht so vertieft. Also den würde ich auch gleich in Stufe stellen mit dem erstgenannten. Der zweite ist ein richtig schönes Nachschlagewerk. Mit schönen Übersichten, auch eingängig geschrieben. Ist unter den Büchern, die ich so kenne und die angeschaut habe, an sich der, den ich empfehlen würde. Wenn Sie sagen, ich möchte das nicht gleich kaufen, dann versuchen Sie erstmal in der Bibliothek, sich die entsprechende Buch mal anzuschauen oder schlagen Sie einfach mal nach. Sie können theoretisch auch mit einer etwas älteren Auflage arbeiten, sie sollte aber nicht älter sein als 2010. Hat deshalb was zu tun, es sind unterdessen Änderungen. Es gab eine Föderalismusreform im Grundgesetz, es gab Änderungen auf europäischer Ebene und da ist mir es also wichtig, dass Sie also maximal, ich würde eigentlich auch sagen, bis 2011 können Sie zurückgehen. Alles andere ist fürs Nacharbeiten zu alt. Beziehungsweise ist es zu schade, wenn Sie jetzt ein Buch kaufen, neu, wo Sie dann vielleicht feststellen, wenn Sie später Steuerlehre machen und wieder aus öffentlichem Recht zurückkommen, ich kann das Buch gar nicht mehr verwenden, weil es auch Gesetze und Rechtsvorschriften zitiert, die unterdessen außer Kraft getreten sind. Ansonsten werden Sie jetzt wissen wollen, was ist denn eigentlich alles dran? Was werden wir hier alles behandeln? Um nicht alles Ihnen vorbeten zu müssen, damit Sie nicht alles mitschreiben müssen, sondern vor allem Sie Ihren ganzen Geist, Ihre gesamte Verstandeskraft meinen Ausführungen widmen können, sollen Sie das Vorlesungsskript auch, wenn Sie wollen, sich selbst verfügbar machen. Ich habe also sämtliche Folien, die hier behandelt werden. Das ist ein ganzer Leitsordner voll. Ich habe sie nicht gezählt, wie viele das sind. Ich bringe mir immer zur Vorlesung nur die aktuellsten Sachen mit. Die habe ich auch ins Netz gestellt und da können Sie die. Ich kann das nicht lesen. Das Vorlesungsskript nicht runterladen. Sie können es ausdrucken, Sie können es mitbringen, Sie können es teilweise ausdrucken, Sie können es auch hier mit dem Computer lesen, je nachdem, wie Sie das mögen, was Sie wünschen. Sie haben also alles das, was ich auf der Tafel oder hier als Schaubild an den Overhead-Projektor, auf den Overhead-Projektor an die Wand werfe, können Sie sich also herunterladen. Der Link heißt www.schmidt-günther-lattermann.de. Das ist meine Anwaltskanzlei-Seite, da gibt es einen Bereich Forschung und Lehre. Und dort finden Sie alte Klausuren, finden Sie dieses Skript, finden Sie andere Hinweise, finden Sie auch eine Hilfsmittelbekanntmachung, welche Dinge Sie für die Vorlesung brauchen, beziehungsweise für die Klausur. Es reicht normalerweise, wenn Sie über Google Vorlesung Thorsten Schmidt und die Leipzig eintippen, dann wird wahrscheinlich verhältnismäßig schnell Google anzeigen, wo Sie entsprechende Skripte finden. Es gibt aus den vergangenen Jahren auch redigierte Skripte von Kommilitonen, die Folien dann nochmal neu zusammengestellt worden. Ich habe da kein Problem damit. Theoretisch ist das also sozusagen Shareware. Sie müssten bloß beobachten, ob die Anlagen, die jetzt Kommilitonen in eigenen Skripten ins Netz stellen, bei Unitorm oder was es sonst so alles gibt, dass Sie dort eben gucken, ob das alles stimmt. Und das habe ich nicht geprüft. Also ich nehme keine Haftung für Vervielfältigungen meines Skripts, die sonst irgendwo im Netz herumgurken. Zum Inhalt der Veranstaltung. Bevor ich dazu komme, werden Sie vielleicht erstmal wissen wollen, was ist öffentliches Recht? Die Veranstaltung heißt so schön öffentliches Recht. Gibt es denn nicht öffentliches Recht? Wenn man sich den Begriff nähert, werden Sie fragen, das eine ist wohl öffentlich, das andere ist Geheimrecht. Nein, so ist es nicht. Öffentliches Recht ist eine alte Bezeichnung, eine überkommene Bezeichnung in der Jurisprudenz, die die Rechtsverhältnisse, bei denen die öffentliche Hand, der Staat involviert ist, bezeichnet. Es geht also im öffentlichen Recht vor allem darum, was öffentliche Angelegenheit ist. Es kommt aus dem römischen Recht, das Jus Publicum ist das Recht, das alle angeht. Und deshalb ist öffentliches Recht vor allem das Recht, bei dem es um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger bzw. öffentlicher Gewalt und Bürger im weitesten Sinne geht. Deswegen unterscheiden wir klassisch öffentliches Recht vom Privatrecht. Privatrecht ist das Recht, was zwischen den Privaten stattfindet, zwischen Bürger und Bürger. Ich habe das hier mal deutlich gemacht. Das eine betrifft die Rechtsbeziehung des Einzelnen mit dem anderen Einzelnen. Sie hier vorne kaufen sich einen neuen Stift. Sie sind der Bürger, der Stifteverkäufer ist der Bürger. Die Rechtsbeziehung zwischen ihnen hat nichts mit dem Staat zu tun. Das ist ein Vertrag zwischen zwei Privatleuten. Der eine ist Kaufmann, der andere ist Student. Der eine schließt einen Kaufvertrag mit dem anderen, der eine muss dem den Stift übereignen, der andere muss dem den Kaufpreis zahlen. Ist rein Privatrecht. Bei uns hier in dieser Vorlesung geht es aber um öffentliches Recht. Hier stelle ich die Frage, was ist der Staat? In welchem Verhältnis steht der Staat zum Bürger? Was will der Staat von mir? Welche Rechte habe ich gegenüber dem Staat? Das geht alle an. Sie haben wieder mal das Auto Ihres Opas ausgeliehen. Sie fahren so durch die Landstraße abends vom Abtanzen nachts um drei. Und plötzlich gibt es da so an der Seite zwei Leute in Blau, die winken so recht freundlich. Hallo, mit rotem Licht. Die meisten bekommen von Ihnen Adrenalin. Mist. Irgendwie ist das doch eine unangenehme Erfahrung. Da ist so hier rangewunken. Ja, wo kommen wir denn her? Vielleicht weisen sich meistens noch aus und sagen Polizeimeisterin Müller, Polizeimeister Schulze, können Sie bitte mal die Fahrzeugpapiere sehen? Können Sie bitte mal die Motorrahmenklappe öffnen? geht das schon los, möchte ich aber mal kontrollieren, ob die Fahrzeugidentnummer mit Ihren Papieren übereinstimmt, dann zeigen Sie mal, wo Ihre Fahrzeugidentnummer ist. Ha! Dann haben Sie das letzte Mal in der Fahrschule Ihre Fahrzeugidentnummer gesucht. Manche haben da Glück, die wissen, vorne an der Scheibe gibt es eine Stelle, dann kann man das abgleichen. Aber manchmal ist die Stelle dann nicht. Und dann wird gesucht. Dann wird geschaut, haben wir denn was getrunken? Sind Sie bereit, einen Drogentest, einen Drogenschnelltest zu machen? Sind Sie bereit, mal einen Würschen, einen Alkomatentest zu machen? Sie sind aufgeregt, Sie finden nicht gleich die Papiere, Sie haben ja auch Führerschein, dummerweise heute mal nicht mit. Und dummerweise haben Sie auch in der Diskothek oder in der Kneipe was gefunden, aber Sie wissen, naja, warum macht denn das? Es war irgendwann mal, da haben wir noch Radler getrunken, reicht denn das? Und genau das ist das hier, was wir hier behandeln, Staatsbürger. Oder, anderes Beispiel, Sie fallen im öffentlichen Recht der Wirtschaftswissenschaftler durch. Sie haben die Prüfung nicht bestanden. Sie haben das nicht das erste Mal nicht bestanden, das zweite Mal. Irgendwann schreibt die Universität Exmatrikulationsbescheid. Das war's jetzt mit Wirtschaftswissenschaften. Sie können jetzt andere Karrieren im Spitz oder beim Taxi fahren. Aufbauen. Jetzt wäre für Sie vielleicht doch von Interesse, in welcher Weise tritt mir hier die Universität als Staat gegenüber? Was war denn da eigentlich? Was habe ich denn für Rechte? Kann ich wieder nicht gewähren? Ist da nicht irgendwas? Ist das rechtlich irgendwie nicht durchstrukturiert? Oder Sie gehen wieder mal, zufällig 1. Mai, auf der Kalli spazieren. Blöd ist bloß, da gehen auch noch ein paar andere Leute spazieren. Mit Katzen und auf der anderen Seite welche gebunden haben, die zünden gerade irgendwelche Papiercontainer und Autos an. Und die anderen, da kommen noch ein paar andere gefahren, die sind so grün, die haben alle Felder auf. Tja, Sie wollten da eigentlich bloß mal einen Kumpel besuchen und plötzlich werden Sie von diesen Leuten mit Helm verdroschen. Alles blau. Und dann werden Sie auch noch nass gespritzt. Hat das tut weh, von so einem Wasserwerfer getroffen zu werden. Ja, Staat, Bürger. Hier geht es darum, welche Rechte habe ich denn? Dürfen die denn alles machen? Wo ist das geregelt? Wie ist unser Staat verfasst? Ich habe Ihnen jetzt Beispiele gebracht, um Sie neugierig zu machen, aus dem Außenverhältnis. Nicht alles ist in Wirtschaftswissenschaften so spektakulär. Häufig geht es auch darum, dass Sie als Bürger zufällig Porsche AG heißen und zufällig in Leipzig ein neues Werk bauen wollen. Was brauchen Sie dafür? Eine Genehmigung vom Staat. Es geht also hier auch darum, was habe ich denn für Ansprüche? Wo ergibt sich denn ein Anspruch auf Genehmigung? Wo ist das geregelt? Wo werden denn Industrieanlagen genehmigt? Nach welcher Rechtsvorschrift hier drin werden denn Industrieanlagen genehmigt? Was ist denn da so zu beachten? Wie kann ich mich dagegen wehren, wenn die Behörde nicht aus dem Knick kommt? Wie kann ich mich dagegen wehren, wenn plötzlich meine Rauchgasentschwefelungsanlage nicht genehmigt wird? Was passiert denn, wenn Sie ein großes Telekommunikationsunternehmen sind? Warte, ich bin sicher noch ein Passwort. Glaube ich nicht. Was passiert denn, wenn Sie ein großes Telekommunikationsunternehmen sind? Unter der Weißen Elster durch in einem aufwendigen Spülbohrverfahren eine 1,5 Millionen teure Leitung gelegt haben und plötzlich kommt die Wasserbehörde und sagt, da oben gibt es mal irgendwelche Risse. Reißen Sie mal bitte schnell dieses Kabel wieder raus. Und außerdem sanieren Sie uns bitte mal noch die Weiße Elster, den Teich, dahinterliegende Flächen, Kostenpunkt 2,5 Millionen. Solche Fragen stellen sich im Verhältnis Staat-Wirtschaft. Wir können also hier anstelle Bürger auch nicht den Einzelnen setzen, sondern Industrieunternehmen, die irgendwas vom Staat wollen. Es geht im öffentlichen Recht darum, wie ist denn unsere Wirtschaftsordnung strukturiert? Was sind denn die Handlungsformen der Verwaltung, die Sie kennen müssen, um etwa eine Geschäftstätigkeit zu beginnen, um vielleicht Bodenschätze zu erschließen, um vielleicht als Telekommunikationsanbieter tätig zu werden, um eine neue Lackiererei zu bauen? Das alles ist öffentliches Recht. Und es geht natürlich um das Innenrecht des Staates, wie ist der Staat selbst verfasst, wie ist er organisiert, wer gehört zum Staat, wer ist denn alles Staat, was sind denn alles Behörden, wie kriege ich die denn irgendwie zu fassen, wo sind denn die geregelt? Öffentliches Recht. Und deshalb werden Sie in der Veranstaltung hier, und das ist etwas schlimmer, das werden wir hinten gerade mal lesen können, nächstens hier vorkommen, weil wir so viel behandeln müssen, habe ich die ganze Zeit hier gebracht, wir werden mal anfangen, was öffentliches Recht ist, wir werden uns die Rechtsquellen angucken, wir werden uns mal anschauen, wie man Gesetze auslegt, wir werden uns anschauen, wie das historisch alles entwickelt ist, wir werden uns anschauen, was subjektive Rechte sind. Dann werden wir uns dem Verfassungsrecht näher schauen, wie ist denn der Staat aufgebaut, wie ist der Staat organisiert. Was gibt es denn da für Grundrechte? Was gibt es denn da für Staatszielbestimmungen? Wie ist denn unsere Bundesrepublik überhaupt geschaffen? Kann ich nicht erkennen. Was ist da für in der Wahl zu beachten? Was gibt es denn für eine Bedeutung von politischen Parteien? Was macht denn die Bundesregierung? Was ist denn, wenn ich hier lese, Union und SPD offenbar bereit für eine große Koalition? Die Antwort steht hier. Das ist Politik, die ganze Zeitung ist gelebtes öffentliches Recht. Ich kann die Zeitung hoch runter deklinieren mit ihm. Selbst fette Kirche ist hier diesem Buch geregelt. Und das zu reflektieren, das zu kapieren, künftig die Zeitung zu lesen. Sie lesen natürlich Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung, Taz, Bild. Um selbst die Bildzeitung zu kapieren, brauchen Sie öffentliches Recht und diese Vorlesung. Ist klar. Ich verstehe hier. Welchen Schutz bietet die Verfassung? Welche wichtigen Grundrechte gibt es? Wie kann ich diese Grundrechte durchsetzen? Alles das werden wir in den nächsten Wochen behandeln. Dazu gibt es viele wichtige Grundrechte. Berufsfreiheit zum Beispiel wichtig. Was ist noch schön? Eigentumsgarantie, Rechtswegegarantie. Was bedeutet denn das eigentlich? Was bedeutet denn hier Rundfunkfreiheit? Nach welchem Recht ist denn unsere Rundfunkordnung in Deutschland strukturiert? Jetzt haben Sie hier in der Zeitung schon gelesen. Ach so, Kommunen in der Klemme. Kommunen in der Klemme. Artikel 28 des Grundgesetzes. Selbstverwaltungsgarantie ist auch geregelt in diesem Buch. Im Grundgesetz, wir haben uns auch schon anschauen. Sie haben in der Zeitung unterdessen gelesen, dass vieles, was wir hier in Deutschland treiben, unterdessen nicht mehr auf nationalen Komposthaufen gewachsen ist, sondern Ergebnis von Samen, die die Europäische Union in das deutsche Recht eingesprenkelt hat. Fast alles, wir werden das wieder nächste Woche sehen, Sie bringen gerade das Buch mit, fast alle Gesetze beginnen unterdessen mit so einem richtig schönen Vorspann, mal sehen, ob ich hier gleich ein parat habe. Ach super, ach, das ist ein gutes Gesetz. Das ist besonders übersichtlich. Ich habe gar keins. Das sind Gesetze. Chemikaliengesetz. Das ist unbequem, wie diese Tische stehen. Das Chemikaliengesetz ist schon mal ganz gut. Aber die Stühle sind geil. Paragraph 4. Bundesbehörden. Mal sehen, ob Sie es kapieren. Bei der Durchführung der Verordnung, Klammer auf, EG, Klammer zu, Nummer 1907-2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, zur Schaffung einer europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999-45-EG und zur Aufhebung der Verordnung, Klammer auf, EDG, Klammer zu, Nummer 793-91 des Rates, der Verordnung, Klammer auf EG, Klammer zu, Nummer 1488-94 der Kommission, der Richtlinie 76-769-EWG des Rates, sowie der Richtlinie 91-155-EWG, 93-67-EWG, 93-105-EG und 2000-21-EWG der Kommission, Amtsblatt EU Nummer 11, Nummer 396, Seite 1, sowie Amtsblatt 2007, Nummer 11, 136, Seite 3, in der jeweils geltenden Fassung und bei der Durchführung der Verordnung und so weiter. Wirken nach Maßgabe dieses Gesetzes mit die Bundesanstalt für Arbeitsschutz. So ist das hier unterdessen häufig in deutschen Gesetzen geregelt. Ganz viele Vorschriften, die wir im deutschen Recht haben, hier im Chemikaliengesetz, unter der Überschrift Bundesbehörden, erfahren wir, dass diese Bundesbehörden fast nur noch europäisches Recht anwenden. Hier werden Rechtsvorschriften zitiert, die unglücklicherweise alle solche seltsamen Ziffern haben. Dann werden Sie sich fragen, was ist eine Verordnung, eine EG-Verordnung, was ist eine EG-Richtlinie? Wieso finden die jetzt? Wieso müssen die jetzt eine Bundesbehörde anwenden? Wo finde ich denn die? Um Gottes Willen ist das alles kompliziert und schlimm und ach, hören Sie auf. Und genau um das herauszufinden, müssen wir uns dem europäischen Recht widmen. Wir müssen uns anschauen, wie ist das europäische Recht strukturiert? Was sind denn die Grundnormen, die Grundsätze des europäischen Rechts? Wo finden wir denn das? Was sind denn die Verträge? Was ist denn ein AEUV? Was ist denn ein EUV? Welche Zuständigkeiten gibt es? Welche Institutionen gibt es? Einige habe ich jetzt so schnell schon vorgelesen. Wo sind diese Rechtsvorschriften verfasst? Sie müssen ein Gespür dafür bekommen. Sie müssen das Chemikaliengesetz nicht auswendig können. Aber Sie müssen, wenn Sie später vielleicht tatsächlich in der chemischen Industrie tätig sein sollen, ein Gespür dafür bekommen, dass gerade das Technikrecht unheimlich europäisch vorgeprägt ist. Und dass es für Sie wichtig ist, zu wissen, hier sind wir alle immer in einem europäischen Kontext zu Hause. Das Rechtsetzungsverfahren müssen wir uns anschauen, die Grundfreiheiten, die Europäische Union verleiht, die Grundrechte, wir müssen uns auch anschauen, wie die europäische Rechtsordnung zur nationalen Rechtsordnung steht. Ein bisschen müssen wir uns auch das Völkerrecht anschauen, was ist denn sonst noch im öffentlichen Recht so los, welche Rechtsbeziehungen nach außen gibt es denn, um uns dann in die Niederungen des nationalen Rechts wieder zurückzufinden, nämlich das allgemeine Verwaltungsrecht. Anzuschauen, wie sind denn diese komplizierten Rechtsvorschriften typisiert, verallgemeinert worden? Gibt es allgemein Verfahrensgrundsätze, die im Verwaltungsrecht gelten? Was ist der Verwaltungsakt? Was ist denn so ein Bescheid? Was ist denn der Polizist an der Seite winkt? Was ist eine Genehmigung? Was ist ein Exmatrikulationsbescheid? Wie läuft denn sowas ab? Darf ich da zu einer Behörde gehen? Spätestens, wenn Sie nächste Woche alle BAföG beantragen. Was? Nächste Woche erst? Nicht alle. Werden Sie merken, was Behörde ist. Schon wie das so läuft. Ich habe schon ganz bewiesen bekommen. Beisingen von Zetteln. Mit Ärger, mit Frust, mit Anstehen, mit schlecht behandelt werden. Vielleicht haben Sie auch Rechte, vielleicht haben Sie auch Akteneinsichtsrecht. Vielleicht können Sie jemanden mitbringen. Vielleicht können Sie auch mal streiten. Du hast es ja gut. Dann gibt es Entscheidungen, wo eine Behörde ermessen hat. Ist das Willkür? Kann die Behörde jetzt tun und lassen, was sie will? Oder gibt es da Ermessensgrenzen? Gibt es da Fehler, die sie machen können? Gibt es da vielleicht eine Dogmatik, die sagt, wie die Behörde Ermessen auszuüben hat? Was ist mit Nebenbestimmungen, Genehmigungen? Wir müssen uns den Verwaltungsrechtsschutz anschauen und wir müssen uns zum Schluss natürlich einzelne, besondere Gewerbeformen anschauen. Ein bisschen Gewerbeordnung, ein bisschen öffentliches Baurecht und anschauen zum Schluss noch, wie der Staat für seine Fehler haftet. Das alles werden wir hier im öffentlichen Recht anschauen und deshalb ist es verhältnismäßig gut, wenn Sie meine Ausführungen durch Lektüre des Skriptes, durch Nacharbeiten und auch ein bisschen vielleicht durch Lesen im Lehrbuch vertiefen. Jetzt will ich Ihnen aber, nachdem Sie schon gehört haben, den ersten Wissensstoff einsteigen. Was ist öffentliches Recht? Wann erkenne ich öffentliches Recht? Wie alles, wir sind ja hier schließlich nicht nur im praktischen Teil, sondern im wissenschaftlichen Teil, hat man dazu Theorien entwickelt. Um herauszufinden, wann öffentliches Recht vorliegt, kann man dieses vereinfachte Schema sich anschauen, kann also überlegen, öffentliches Recht ist im Zweifel das, wo der Bürger und der Staat irgendwie in Zusammenhang stehen. Das greift aber eben nicht immer. Und deswegen hat seit der Erfindung des öffentlichen Rechts und bis zum heutigen Tag Rechtsprechung und Wissenschaft, Rechtsprechung sind also die Gerichte, die sich solchen Fällen widmen müssen, haben diese beiden auf Abgrenzungstheorien gesetzt. Sie haben sich also überlegt, wie könnten wir das öffentliche Recht ausgehend von diesem bildhaften Grobschema in handhabbar machen. Die erste Theorie, und dummerweise müssen Sie die auch ein bisschen lernen. Die Theorien werden nämlich immer noch angewendet, auch später in der Rechtsprechung und auch bei der Abgrenzung, wenn wir gleich sehen, von öffentlich-rechtlichen Verträgen. Die erste Theorie, die sagt, öffentliches Recht liegt immer dann vor, wenn irgendein Hoheitsträger beteiligt ist. Um nochmal mit meiner alten Folie daherzukommen, die macht das am deutlichsten. Die ist hier am vereinfachtsten, also die ist hier ganz einfach dargestellt. Wenn nur Bürger miteinander auf Gleichordnungsebene agieren, ist es natürlich nur Privatrecht. Ist der Staat irgendwo beteiligt, dann ist es eben öffentliches Recht. Das sagt die Subjektstheorie. Subjektstheorie stellt darauf ab, ob ein Hoheitsträger öffentlich-rechtlich ist. Wo kommt das Wort her? Subjekt, das ist der Hoheitsträger. Es geht hier also, wer ist der Handelnde? Das Subjekt ist hier an diesem Rechtsfall, an diesem Rechtsstreit, in dieser Rechtsnorm ein öffentlich-rechtliches Recht zu kriegen. Also der Staat beteiligt. Und diese Theorie bringt natürlich unheimliche Probleme. Weil der Staat kommt nicht immer vor und vor allem ist der Staat häufig auch, tritt er auch in ganz anderen Handlungsformen auf. Der erste Fall, und das ist das Beispiel, was ich Ihnen gebracht habe, der Staat tritt häufig in Versteck auf, in Verkleidung auf. Hier in Leipzig haben Sie ganz viel damit zu tun. Die Stadt Leipzig, wer redet hier der Staat, macht das künftig immer mit eckigen. Die öffentlich-rechtlichen Rechtssubjekte mache ich meistens mit eckigen Kasten deutlich. Und diese Stadt, was macht die, um zum Beispiel ihre Straßenbahn zu betreiben? Sie gründet die, wie heißt die hier? Ja, genau, die LVB, Leipziger Verkehrsbetriebe, GmbH. LVB, GmbH. Das ist eine GmbH, werden Sie noch lernen, wir haben es schon gehört, ist ein Privatrechtssubjekt eigentlich. Ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eigentlich nicht für den Staat gegründet wurde, sondern eigentlich geschaffen wurde, sondern im GmbH-Gesetz als Handlungsform vor allem für die unternehmerische Betätigung geschaffen wurde. Sie geben Geld und dieses Kapital als Kapitalgesellschaft wird so strukturiert und geformt, dass es selber Rechtsträger ist, also selber Rechte und Pflichten haben kann, selbst Rechte innehaben kann. Was ist hier aber, diese LVB GmbH, in Wirklichkeit steht die Stadt dahinter. Die Stadt macht also nicht selbst, lässt dann nicht selbst irgendwelche Straßenbahnen durch die Gegend fahren, sondern macht das in der Rechtsform einer GmbH. Es ganz häufig so. Stadtbäder werden durch GmbHs betrieben, manchmal Aktiengesellschaften. In Dresden ist es die ist eine Aktiengesellschaft, Dresdner Verkehrsbetriebe, AG. Das ist also AG. Und, aber dahinter steckt der Staat. Wenn ich jetzt hier einfach überlege, das ist alles nur Privatrecht, ich blende aus, dass dahinter eigentlich der Staat steht, dann kommen wir in Teufels Küche. Es gibt nämlich Bindungen und Rechtsvorschriften, die den Staat fesselnd anlegen. Der Gesetzgeber hat den Behörden, den öffentlich-rechtlichen Rechtsträgern auch fesselnd angelegt. Auch das Grundgesetz, die Freiheitsrechte. Und es soll sich nicht der Staat dadurch, dass er sich verkleidet, dieser Rechte und dieser Pflichten begeben können. Er soll weiter Staat bleiben. Wenn du Staat bist, hast du die Pflichten eines Staates auch zu erfüllen, selbst wenn du dich plötzlich als Aktiengesellschaft verkleidest oder als GmbH verkleidest. Und deswegen stellt diese Abtrennungstheorie, die einfach nur schnöde nachfragt, ist ja Privatrechtssubjekt beteiligt, die greift nicht, weil sie übersieht, hinter Privatrechtssubjekten als Gesellschafter kann auch der Staat vorkommen. Das kann manchmal in der Stadt Leipzig, das ist auch ganz geschickt geschehen, die gründen natürlich nicht sofort die LVG, sondern erstmal die Beteiligungsgesellschaft. Und die Beteiligungsgesellschaft hat noch eine Beteiligungsgesellschaft. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass dahinter eigentlich öffentliche Hand steckt. Und möglicherweise öffentliche Hand auch privaten Unternehmen Konkurrenz macht. Deshalb ist das also wichtig zu schauen, aha, öffentliches Recht kann auch vorliegen, in Ausnahmsweise der Staat private Handlungsformen benutzt. Oder es gibt den nächsten Fall, der eben vielleicht noch nicht bekannt ist, es gibt private Leute, die draußen als Handwerker herumlaufen oder als private Dienstleister, zum Beispiel Notare. Also in Bundesländern sind die Beamten, in manchen sind die aber auch freischaffende Juristen. Und diese freischaffenden Juristen sind, wenn ich sie jetzt darstellen würde, erstmal ganz normale Menschen. Handwerker H kommt zu Bürger B. Und steigt dem aufs Dach. Zunächst ist das ein Handwerker. Aber der Staat sagt, wir geben dir ein bisschen von deiner Staatsgewalt ab. Hier, diese Enge ist jetzt plötzlich Staatsgewalt. Wir verleihen dir Staatsgewalt. Deswegen nennt man die Berlin-Enge. Und diese verliehene Staatsgewalt ermächtigt dich mit öffentlich-rechtlicher Wirkung hoheitlich zwangsweise wie ein Staat zu handeln. Zum Beispiel beim Schornsteinfeger Öfen, Essen, Heizungen zu sperren, außer Betrieb zu nehmen, zu verblocken, abzuschalten. Hoheitlich. Sie müssen sich dann, wie als wenn sie sich gegen eine behördliche Maßnahme wehren, gegen die Maßnahmen des Schornsteinfegers meistens wehren. Nächstes Beispiel. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure. Das sind an sich Ingenieure, die ein Ingenieurbüro haben. Aber sie kriegen die Rechtsmacht vom Staat plötzlich Grundstücke einzumessen, hier eine Grenze zu setzen, hier und das plötzlich Flurstück 314 A zu nennen. Und die kommen und haben mit Rechtsmacht für alle verbindlich, kloppen die eben hier den Nagel ein und nicht hier. Und das ist für den Nachbarn schon entscheidend. Ist hier die Grenze oder ist sie hier? Steht die Mauer schon auf dem Nachbargrundstück oder ist es meine Mauer? Mit hoheitlicher Gewalt kommt der öffentliche Vermessungsingenieur. Oder, nächstes Beispiel, so eines Menschen. Notar, habe ich schon gesagt. Der Notar macht Verträge. Und das sind aber hoheitliche Verträge. Das beurkundet er wie ein Staat. Und dementsprechend haftet er wie der Staat. Das beste Beispiel kennen Sie alle. Wer kennt es? Welcher Berliner ist der wichtigste Berliner, mit dem nahezu jeder und Sie alle mal zu tun haben werden? Selbst wenn Sie kein Grundstück haben, nie irgendwie zum Notar gehen, nie ein Grundstück haben, nie eine GmbH beurkunden lassen, Welchen Plänen werden Sie immer haben? Auf 4 Jahre. Im TÜV. Der TÜV klebt Plaketten. Der TÜV lässt Ihr Auto zu. Wenn er keine Plakette klebt, ist es stillgelegt. Der kann mit hoheitlicher Rechtskraft, wie die Behörde selber. Die Behörde hat keine Lust mehr gehabt, irgendwann Kfz-Sachverständige und Kfz-technische Ingenieure vorzuhalten, sondern hat gesagt, wir verleihen unser Recht an die DEKRA, an den TÜV und an sonstige Sachverständige. Die können das besser, die muss ich nicht selber bezahlen. Die kriegen, wenn sie zuverlässig sind, von mir die Rechtsmacht von ihnen mit hoheitlicher Gewalt, zum Beispiel Prüfungen vorzunehmen, Prüfkartenplaketten zu kleben, Autos aus dem Betrieb zu nehmen, ihnen das Weiterfahren zu verbieten. TÜV, also DEKRA. Das sind die klassischen Beispiele. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, die DEKRA ist eine Aktiengesellschaft, der TÜV ist ein e.V. Wenn ich jetzt hier mit dieser ersten Theorie komme und sage, ist denn das Ganze hier öffentliches Recht oder ist das Privatrecht, dann würden Sie sagen, der TÜV ist ein e.V., ist ein Verein, das kann ein Staat sein. Doch, ist es. Je nachdem, wo er tätig ist. Wenn er als Berliner handelt, ist es ein öffentliches Recht. Deswegen ist die Theorie eben mit Bedenken, mit Vorsicht zu genießen. Nächster Fall. Der Staat, mach's mal hier drüben, kommt ja manchmal, das ist der Staat, und das ist hier der Herr de Vizier. Der hat wieder mal Lust, irgendwelche unbekannten Flugobjekte zu kaufen. Und wo kauft denn der die? Oder anders, wie kriegt denn der Herr de Vizier unheimliche Millionen, Milliarden teure Flugobjekte her, die nichts taugen? Und die mangelhaft sind. Wo kriegt man die her? Na genau! Bei irgendeinem Privaten, ich weiß nicht, die organisiert sind, vielleicht sind die eine Aktiengesellschaft oder eine europäische Aktiengesellschaft, eine SE. Ist das jetzt öffentliches Recht? Wenn der einfach hingeht und sagt, 10 Drohnen, 30 Millionen, nee, Stückpreis 30 Millionen, dann macht er normale Kaufverträge. Das richtet sich, wenn das in Deutschland ansässig wäre, nach BGB. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, Kaufvertrag werden Sie noch lernen, Paragraph 433 verfolgende BGB. Der eine sagt, ich verkaufe mir eine Drohne, der andere sagt, ich gebe dir dafür noch Formulierung, was du so haben willst. Und am besten vereinbart noch der Preis, den legen wir doch später fest. Ist jedenfalls ein Beschaffungsvorgang. Der Staat ist beteiligt. Aber trotzdem ist es kein öffentliches Recht. Im Innenverhältnis zwischen Staat und Drohnenhersteller, wir können das genauso machen, wenn Herr de Vizier nur Bleistift gekauft. Er geht in den normalen Laden und sagt, ich möchte mal für das Bundesverteidigungsminister, damit ich meine Zahlen recht sprechen kann, 3 spitze Bleistifte. Das ist ein Kaufvertrag. Und dementsprechend ist an diesem Rechtsverhältnis zwar der Staat als Subjekt beteiligt, aber trotzdem ist es kein öffentliches Recht. Sie müssen also merken, die Theorie versagt bei Beschaffungsvorgängen. Deswegen schauen wir zu. Da sind kluge Leute auf den Gedanken gekommen und haben gesagt, nee, wenn das so schwierig ist, dann stellen wir auf die Über- und Unterordnung an. Der Staat ist überall dort und öffentliches Recht ist überall dort gegeben, wo der Staat ganz oben ist. Hier, das ist der Staat. Und Sie, die unten, das sind Sie. Dieses kleine Würmchen, dieses kleine Licht. So stellt man sich das vor, Obrigkeit im Staat, ja, Herr Landesherr. Ach, von Gnaden des Beamten lebend. So ist tatsächlich öffentliches Recht mal entstanden. Im 19. Jahrhundert, in dem obrigkeitlichen Staat, war das so. Der Kaiser stand über alles, der König. Und selbst der Ortshilfspolizist war noch sehr viel höher als so ein kleiner Bürger. Also der Gedankenwelt dieser Zeit, des Jahrhunderts, stammt diese Vorstellung noch. Der Staat ist oben und sie sind klein. Machen Sie den Ausflug zum BAföG-Amt und Sie merken das. Wo Über- und Unterordnungsverhältnis noch funktioniert. Oder Sie nehmen teil an der Demonstration. Sie kommen zufällig in diesem Bereich, die Front zwischen diesen Randalierenden. Und kriegen plötzlich den Wasserwerfer Stockhalter. Das hat nicht ganz so viel mit Freiheit zu tun. Dann haben Sie das Gefühl, ich fühle mich jetzt noch ein bisschen irgendwie eingeengt. Oder in der Prüfungssituation. Das ist nicht ganz so schön. Und jetzt ein Beispielfall, den ich gebracht habe, mit dem Anhalten des Polizeibeamten. Irgendwie haben Sie ein gruseliges Gefühl. Es macht kaum einer sagt, toll, dass er mich anhaltet. Ich bin hier Max Müller, freiheitlicher Bürger. Schön, dass ihr euren Dienst so gut verseht. Ich mache auch ganz locker. Würden Sie sich blöd vorkommen und würden möglicherweise schlägt das um. Also mit dieser Art ist kaum einer bisher in der Polizeikontrolle begegnet. Dort merken Sie das gar. Über- und Unterordnungsverhältnis. Wenn Sie allerdings auf diese Theorie abstellen, die Subordinationstheorie, Über- und Unterordnungsverhältnis, dann kommen Sie nicht weiter, wenn der Staat selbst den Einzelnen als gleichgeordnet gegenübertritt. Wir sind ja nicht mehr im 19. Jahrhundert. Hier in diesem tollen Buch gibt es das Grundgesetz, das enthält Grundrechte. Wir sind nicht mehr eine Diktatur. Wir sind nicht mehr beim Kaiser. Wir sind in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Hier hat der Bürger auch Rechte. Der Staat ist begrenzt. Der ist wie ein eingesperrter Tiger gezähmt. Er darf nicht mehr beliebig seine Krallen zeigen, sondern er ist durch viele Rechtsvorschriften, vor allem die Verfassung, beschränkt. Und dementsprechend ist es häufig so, dass der Staat nicht zwangsweise antwortet. Wenn der Staat Arbeitsplätze schaffen will, was macht er? Eine Möglichkeit, ja, jetzt in DDR-Zeiten, wir ordnen an, dass jetzt in Zwickau Autos gebaut werden. Verbanden. Ob die jeder haben will oder nicht, so werden Arbeitsplätze in Zwickau geschaffen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn in Sachsen jemand käme und sagt, wir möchten endlich mehr Arbeitsplätze haben, wir ordnen jetzt an, dass Porsche im Gefängnis Autos bauen muss. Oder BMW, alles das, was wir hier in Leipzig erworben haben. Oder VW in Zwickau. Ob das geht, dass der Staat anordnen kann, sondern der macht ganz schön, bitte, bitte, sagt, Vorstandsvorsitzender. Wir haben super Arbeitskräfte. Die sind super ausgebildet. Wir haben top Leute. Alle in Leipzig, jung, dynamisch. Und wir haben unheimlich große Flächen, Autobahnen haben. Wir haben auch gleich einen Flugplatz daneben. Gar kein Problem. Und wir haben Leute, die schwerhörig sind. Die werden sich auch nicht gegen den Flughafen. Wir können hier jeden Tag hin und her fliegen. Wir bieten euch rein, dieses Grundstück. Und wir würden euch auch noch behilflich sein. Wir haben hier noch 100 Millionen von der EU genehmigte Subventionen. Wir machen jetzt einen Vertrag. Ist das Über- und Unterordnung, wenn der Ministerpräsident als Bittsteller nach München fährt oder nach Wolfsburg und sagt, bitte, können Sie nicht nach uns hier? Das ist auf Augenhöhe, das ist Gleichordnung. Deswegen der Staat tritt eben manchmal den Bürger auf Amiras von Bürger. Es ist zwar öffentliches Recht, Subventionen zu geben oder Genehmigungen in Aussicht zu stellen. Oder auch eine Planung zu machen, damit dort ein Werk entstehen kann. Aber auf Augenhöhe, der Staat begegnet dem Unternehmen auf Augenhöhe. Das ist kein Über- und Unterordnungsverhältnis. Aber der Vertrag, der hinterher herauskommt, nämlich Subvention, Planung, vielleicht auch noch vereinfachte Genehmigungsverfahren, das sind alles Dinge, die zwar in einem Vertrag geregelt werden, aber öffentliches Recht sind. Es geht um öffentliche Subventionen, auch die Bedingungen, wann die zurückgezahlt werden müssen, dass die genehmigt werden müssen und so weiter und so fort, ob dieses Genehmigungsverfahren bei der EU durch ist. Alles das ist öffentliches Recht. Das heißt, wenn der Staat den Bürger auf Gleichordnungsebene gegenübertritt, sind wir auch nicht ein Polizeistaat. Dann klappt auch diese Theorie mit dem Subordinationsverhältnis nicht. Deswegen haben wiederum andere Leute gesagt, Interessentheorie. Wir stellen mal darauf ab, welchen Interessen die ganze Chose dient. Wenn sie im Interesse des Staates ist, ist es öffentliches Recht. Wenn es im Interesse des Einzelnen ist, ist es eben Privatrecht. Welcher Unsinn, werden Sie jetzt sagen. Richtig. Natürlich kann der Staat handeln, das hat manchmal auch Interesse der Allgemeinheit und auch der Öffentlichkeit. Aber den letztgenannten Beispielsfall, der hat doch eine Win-Win-Situation. Der hat doch Interessen des Privatmanns und der Öffentlichkeit. Der Ministerpräsident, der Fördermittel in Aussicht stellt, der schafft Wohlstand, der schafft Arbeitsplätze, der schafft ein Gemeinwesen, das funktioniert, der schafft Wirtschaftskreisläufe, die zu Steuern führen, das ist alles im Allgemeininteresse. Aber der Unternehmer macht das doch auch nicht einfach so, weil er gebeten wird. Sondern, weil er Geld verdienen will. Und er sagt, das ist für mich interessant. Mit diesen Fördermitteln ist es für mich wirtschaftlich. Und da habe ich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen Hersteller aus Japan oder aus China oder aus Toyota. Jedenfalls, diese Interessenlage ist häufig identisch. Wenn sich jemand auf Gleichordnungsebene mit dem Staat verständigt, habe ich meistens dasselbe Interesse. Und selbst wenn der Staat einseitig hoheitlich agiert, er erteilt eine Baugenehmigung zum Beispiel. Dass die Baugenehmigung erteilt wird, ist im öffentlichen Interesse, hat nämlich überwacht, ob alles in Ordnung ist. Aber Sie als Bauherr haben doch auch ein Interesse daran. Endlich dürfen Sie Ihr Eigenheim bauen. Das heißt, die Interessentheorie, die ist ganz häufig problematisch, weil die Rechtsnormen häufig sowohl privaten als auch öffentlichen Interessen dienen. Mit deren kommen sie häufig nicht weiter. Und deswegen gibt es zurzeit eine herrschende Meinung, und die sagt, wir müssen sowas modifizieren, wir müssen so einen Gesamtschau machen, die modifizierte Subjekttheorie oder Zuordnungstheorie. Es wird jetzt als öffentliches Recht das angesehen, was einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger, also ganz oben, öffentlich der Staat, zum Gegenstand hat, wo der Staat als solcher angesprochen wird, wo es darum geht, ihn gerade in seiner konkreten Ausgestaltung, in seiner konkreten Funktion als Staat zu treffen, nicht als Bürger anzusprechen. Und alles das ist öffentliches Recht, wo Rechtsnormen den Staat in seiner ureigensten Funktion meinen. Deswegen modifizieren Sie die Funktion. Jetzt wird nach wie vor noch gefragt, ist der Staat irgendwie beteiligt? Aber die Frage geht dann weiter. Sind die Rechtsnormen, soll er ausdrücklich als Privatmann betroffen werden oder soll er eben in seiner Rolle als Staat betroffen werden? Warum brauchen wir solche seltsamen Theorien? Wenn Sie das Buch mit hätten, würde ich Sie jetzt aufschlagen lassen, den Paragraphen 40 VWGO, und würde Ihnen jetzt empfehlen, den natürlich schön an den Rand und schon mal bunt zu markieren. Zu den Kommentierungsvorschriften sage ich Ihnen nächste Woche was. Dort steht nämlich drin, Verwaltungsgerichtsordnung ist also die Prozessordnung für die Verwaltungsgerichte, bei denen also solche Sachen verhandelt werden. Und da steht drin, der Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art gegeben, soweit die Streitigkeiten nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Aha, Verwaltungsrechtsweg ist in allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten gegeben. Wir haben ganz häufig im Gesetz den Begriff öffentlich-rechtlich. Der Gesetzgeber schreibt irgendwie rein als Tatbestandsmerkmal, es muss also eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit vorliegen. Oder im Verwaltungsverfahrensgesetz gibt es einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. Ist ein Vertrag auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Oder ein Verwaltungsakt. den wir klassisch als und den Sie noch als Bescheid kennen, künftig werden Sie den Begriff Verwaltungsakt verwenden, ist eine Regelung, eine hoheitliche Regelung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Gesetzgeber macht es uns also insofern schwer, weil er ganz häufig sagt, Öffentlichrecht. Und wir jetzt auslegen müssen, ist es denn jetzt öffentliches Recht? Wir haben also häufig ein Gesetz, ein Tatbestand eines Gesetzes, als Tatbestandsmerkmal, und der Begriff für ein unbekanntes Wort, als Tatbestandsmerkmal das Wort öffentlichrechtlich drinsteht. Und überall dort, wo der Gesetzgeber einfach gesagt hat, es muss was Öffentlichrechtliches sein, brauchen wir diese Abgrenzungstheorie. Und dort wenden wir sie die Gerichte auch an. Deswegen ist diese Abgrenzungstheorie, dieser Theorienkram nicht ganz unwichtig. Deswegen müssen Sie sich den auch anschauen und sollten den ein bisschen einlegen. In den weiteren Vorlesungsstoff werde ich immer wieder mal mit bestimmten Darstellungsvarianten arbeiten. Ich habe Ihnen hier eine Legende gemacht, damit Sie verstehen, wie Juristen, wenn Sie irgendwas an die Tafel malen, was Sie meinen. Es ist verhältnismäßig häufig üblich, dass man den Staat so rechteckig darstellt. Ich mache das auch. Das Grenzgehen von Privatrechtsträgern. Also überall, wo der Staat dahinter steckt oder staatliche Einrichtungen, mache ich das rechteckig. Den Bürger mache ich meistens als Rechtssubjekt, so als Kreis. Werden Sie wahrscheinlich auch noch erleben im bürgerlichen Recht. Haben Sie schon eine Vorlesung zum bürgerlichen Recht gehört? BGB oder sowas, der Privatrecht? Dann werden Sie vielleicht ähnlich hören. Gegenläufige Pfeile machen immer Rechtsbeziehungen deutlich. Weil es meistens was Wechselseitiges ist. Wechselseitige Rechte und Pflichten. Werden Sie sehen, beim Kaufvertrag zum Beispiel, auch im bürgerlichen Recht, kann sich ganz häufig mit solchen Pfeilen arbeiten. Der einzelne Pfeil nach unten ist meistens eine Rechtsmaßnahme, hoheitliche Rechtsmaßnahme oder eine einseitige Rechtsbeziehung. Der Staat ordnet irgendwas an und begründet dadurch eine einseitige Rechtsbeziehung zu Ihnen. Wenn man diese Gleichordnungsverhältnisse kennzeichnen will, wird es häufig auf gleicher Ebene kenntlich gemacht. Wenn es ein Überordnungsverhältnis oder ein hoheitliches Handeln sein soll, häufig in diesem Rechtsverhältnis oben unten. Das soll so ein bisschen das Verständnis für den Stoff vereinfachen. Was sind Rechtssubjekte? Sie haben ja gerade den Begriff Subjektstheorie gehört. Wir unterscheiden im Recht den Begriff Rechtssubjekt und sagen, wenn jemand selber Rechte und Pflichten haben kann, also Rechtsbeziehungen eingehen kann, ist er ein Rechtssubjekt. Ganz klar, natürliche Personen. Natürliche Personen sind Rechtssubjekte. Sie sind Kraft Geburt, so der Gedanke, das ist übrigens allen Rechtsordnungen immanent, zumindest allen modernen Rechtsordnungen, ist Träger von Rechten und Pflichten. Nicht immer denselben Rechten und Pflichten. Aber ich bin ein Rechtssubjekt, Sie sind ein Rechtssubjekt, er ist ein Rechtssubjekt, weil er Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Er zum Beispiel ist Eigentümer dieses Teils. Oder dieses Computers. Und er hat Rechtsbeziehungen, weil er vermutlich irgendwo über seinen Computer sein. Und er hat eine Rechtsbeziehung als Student zur Universität. Er kann also in Rechtsbeziehungen eingehen. Ich genauso. Kannst du die Welt noch gerade lesen? Und das nennt man Rechtssubjekt. Wenn jemand voll rechtsfähig ist, hat er in jeder Beziehung alle Rechte, die man sich denken kann. Voll rechtsfähig sind also Leute, so die Vorstellung des Gesetzgebers und nahezu allen weltweiten Rechtsordnungen, die sich selbst um ihre Angelegenheiten kümmern können, die also aufgrund ihres Geistesverstandes in der Lage sind, auch ihre Rechte auszuüben, die Rechtssubjekte in vollem Umfang zu haben und auch ausüben zu können. Das ist so das Idealbild. Teilrechtsfähige Gebilde, deswegen sage ich jetzt schon mal, oder anders, wir fangen mal mit der juristischen Person an. Irgendwann hat man eine gedankliche Leistung erbracht in unserer Evolution, in unserer juristischen Revolution, in unserem Rechtswerk, in unserer Rechtsgeschichte, was man gesagt hat, nicht nur Menschen können irgendwie Rechte und Pflichten sein, sondern nicht nur die Person, die natürliche Person, sondern wir denken uns einfach mal eine andere Person, die auch nur gedacht Rechte und Pflichten hat. Deswegen juristische Person. Wir machen also ein Gesetz und sagen, unter bestimmten Voraussetzungen nehmen wir Geld, Kapital, machen dazu eine Satzung und nennen das mal GmbH. Und dann ist diese GmbH genauso in der Lage, Eigentum zu erwerben, Verträge einzugehen, Rechtsbeziehungen zu begründen. Und weil die ja nicht natürlich ist, Kraft Geburt, nicht aus irgendeinem, aus irgendeiner Samenzelle entstanden ist, sondern nur durch einen Vertrag, durch eine Urkunde, durch Gesetz entstanden ist, durch eine Rechtsvorschrift, juristisch also entstanden ist, nicht natürlich, sondern juristisch entstanden ist, nennt man die juristische Person. Juristische Personen sind also Rechtssubjekte, die nicht Kraft ihrer Geburt auf natürlichen Wege wie ein Mensch zur Rechtsfähigkeit gekommen ist, sondern weil es der Gesetzgeber sich so ausgedacht hat und zum Beispiel eine juristische Person gegründet hat im Gesetz, im GmbH-Gesetz, die GmbH heißt, eine andere juristische Person sich ausgedacht hat, die Aktiengesellschaft genannt hat und so weiter. Das sind juristische Personen. Und dazwischen liegen noch Zwitter. Das sind auch keine natürlichen Personen, aber manchmal kommen natürliche Personen zusammen und machen das gemeinsam. Und gehen auch gemeinsam Rechte und Pflichten ein. Sie zum Beispiel, völlig naiv und unbedarft, melden sich auf eine Annonce, werden wir Mitglied meiner WG werden. Haben Sie eine GmbH gegründet? Nee, haben Sie nicht, eine Aktiengesellschaft auch nicht. Aber Sie treten plötzlich in so eine WG ein und der Vermieter sagt, du haftest hier doch für alles. Der eine Mitmieter hat gestern mit dem Flur geplatzt und alles dreckig gemacht, die Reinigungskosten bezahlt wird damit, aber alles samt. Was ist denn das, die WG? Die ist eine Gesellschaft. Die ist auch geregelt, die BGB-Gesellschaft ist das. GBH, manchmal gesagt. GBH oder BGB-Gesellschaft ist dasselbe. Aber die sind eben nicht vom Gesetzgeber nicht vollrechtsfähig ausgestattet, dass sie dann sagen, hey, ist mir egal, ich mache nur die GmbH. Das interessiert mich das, ich persönlich hafte da nicht. Das macht alles die GmbH. Sondern sie persönlich sind zwar eine Gesellschaft, und haben wechselseitig durch diese eintretende WG Rechte und Pflichten begründet, auch nach außen. Aber sie haften voll. Diese Gesellschaftsform, die sie gewählt haben, wenn sie so eine WG eingehen, oder wenn sie vielleicht eine Fahrgemeinschaft bilden oder irgendwas anderes sich selbst sonst im Geschäftsleben als BGB-Gesellschaft beteiligen, die ist nicht so zu einer juristischen Person erstarrt, dass man nicht mehr auf sie Zugriff nehmen könnte. Sondern sie haften für dieses Gebilde immer noch mit. Und deswegen ist dieses Gebilde, die BGB-Gesellschaft zum Beispiel, noch nicht zur Vollrechtsfähigkeit erstarrt, dass nur noch diese als juristische Person dasteht, sondern dieses Gebilde ist teilrechtsfähig, kann zwar nach außen Rechte und Pflichten eingehen, aber ihre Mitglieder haften noch voll. Ist geregelt, § 705 verfolgende BGB. Die BGB-Gesellschaft ist das. Andere von diesen Gesellschaften, von diesen teilrechtsfähigen Gebilden, sind die offene Handelsgesellschaft, OHG, oder die Kommanditgesellschaft, KG. Bei der Kommanditgesellschaft, die Sie ganz häufig im Wirtschaftsleben finden, wenn was zum Abwischen da wäre, könnte man ja auch. Mit den Formen, das wirst du echt hassen. Ich glaube, ich stehe. Oh, verstecktes Spielbecken. Könnte ich dir das aber als eine Tafel malen? Gibt es eine zweite Tafel? Mach mal die schnell hier. Wir verraten ihm das mal lieber nicht. Weil wir das in Anspruch nehmen. Die Kommanditgesellschaft ist zum Beispiel zu einem Fall, bei dem der Gesetzgeber im Handelsgesetzbuch, ist das geregelt, sich überlegt hat, einer, nachdem die Kommanditgesellschaft nicht genannt ist, der Komplementär, haftet vollpersönlich. Aber er geht die Gesellschaft ein mit Leuten, die nicht mehr persönlich haften sollen. Den Kommanditisten. Kommanditisten. Ich mach's aber schon auf, das hat nicht zu schreiben. Aber sag nur so. Das sieht man sehr gut. Deswegen heißt die Kommanditgesellschaft nach den nicht haftenden weiter vorne. Gesellschaften. Die haben zwar wenig Bestimmungsrechte. Aber sie geben Kapital, machen was gemeinsam. Der ist vor der ersten Reihe, da siehst du nicht alles. Deswegen heißt mal nur mit Punkten gemacht, weil wir voll rechtsfähig sind. Nach außen machen die Geschäfte. In der Mitte, super. Ja, voll. Aber für die Geschäfte würde im Zweifelfall nur der Komplementär haften. Nur der hier. Die Kommanditisten sind beschränkt, Geld zu finden und Gewinnanteile. Natürlich aus der Geschäftsfähigkeit zu ziehen. Die haften aber nicht persönlich. Und jetzt werden Sie sehen, wenn Sie irgendwo, das Kommanditgesellschaft kommt massenhaft vor, irgendwo hier mal in einem Einkaufszettel lesen, in einem Kaufhaus, werden Sie ganz häufig KG finden oder im Impressum irgendeines Internetversandes, dass man hier natürlich auch versucht, dem irgendwie die Haftung zu beschränken. Was macht man? Man gründet noch die GmbH und sagt, persönlich haftend, ist eine GmbH. Deswegen gibt es die GmbH und Co. KG. Das heißt, hier sind keine persönlich haftenden dabei. Und wer eigentlich persönlich haftend komplementär, ist auch nicht mehr persönlich haftend, weil es ist eine GmbH. So kann man eine Gesellschaftsform eben gestalten. Das ist auch ein Außenverhältnis, weil man immer noch, wenn sie nicht gezahlt wird, auf den durchstreifen könnte, eben keine vollrechtsfähig. Wäre jetzt die GmbH, also vollrechtsfähig, wären sie hier zwar Mitglieder, das ist eine Funk. Beziehungsweise man würde sagen Gesellschafter, aber im Außenverhältnis kann keiner durchgreifen. Wir sind durch die äußere Hülle geschützt. Die GmbH ist die Hülle, die schützt die Gesellschaft. Deswegen, wenn Sie was nicht nur Reiches machen, ist es immer gut, eine Gesellschaftsform zu wählen. Nein. Die ihre Haftung, ihre persönliche Haftung weglässt. Hier müssen sie Kapital geben, aber dann haftet auch bloß das Kapital, das sie eingebracht haben. Aber ihr persönlicher Ferrari, ihr Haus mit Pool, ihre Yacht, ihr Privatjet und ihr Schloss auf Colony Party. Fällt mir jetzt gerade nichts anderes ein. Sind eben vom Haftungszugriff entzogen. Während wenn Sie als Einzelkaufmann, als BGB-Gesellschafter irgendwo Gesellschaft, also unternehmerisch tätig sind, haften Sie persönlich, und zwar mit Ihrem gesamten Vermögen. Und deswegen ist es so interessant, juristische Personen zu haben, meistens Kapitalgesellschaften, GmbH-Aktiengesellschaften, um sozusagen zur Vollrechtsfähigkeit zu erstarken. Und genau dieses Gebilde, was ich Ihnen gesagt habe, gibt es natürlich auch auf staatlicher Seite. Es gibt juristische Personen, die nicht in private Gesellschaftsformen daherkommen, sondern juristische Personen, die vom Staat gegründet wurden. Körperschaften des öffentlichen Rechts, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftungen des öffentlichen Rechts, das sind typische Beispiele, wo der Staat nicht direkt über die GmbH und Aktiengesellschaft wählt, sondern selber durch ein Gesetz so ein rechtsfähiges, vollrechtsfähiges Gebilde schafft. Zum Beispiel die Universität Leipzig ist eine Körperschaft von öffentlichem Recht. Körperschaft, KWR, genau. Körperschaft. Das Gesetz sagt, sie steht drin, Universität Leipzig ist eine Körperschaft von öffentlichem Recht. Bedeutet, sie ist voll juristische Person. Ich habe gesagt, KWR. die Professoren, die Fakultäten, die Studenten haften nicht persönlich, wenn irgendwo hier was passiert, ein Bauschild geht, irgendeine Universitätsgebäude nicht rechtzeitig angestellt wird. Es ist auch eine juristische Person. Diese Möglichkeit, juristische Personen zu gehen, hat also auch der Staat den öffentlich-rechtlichen Grund. Ich merke jetzt auch, deswegen will ich Sie jetzt nicht aufhalten, damit Sie in Ihren Feierabend kommen. Schnell noch bis 20 Uhr. Können auch das Gesetz kaufen, das Lehrbuch erledigt. Das kommt gerade mal zu. Eben.